Scheiße, in das man sich versteckt. Politisch und sozial eingegrenzt, aufgepeppt. Faschistische Stilmittel, Drums und Pads und verboten sind sozialkritische Raps. Liste A, Indizierung, Rap präsent, eingeordneten Stufen, Arme verschränkt. Vor fast faschistischen Phrasen fast fokussiert. Wer war gewarnt? Was war passiert? Rap ist kein Untergrund, verstumpft durch Unvernunft, sinnloses Gangster vor allem. Jeder möchte Köpfe spalten, jeder ist der krasseste Egg. Nur wenn es hart kommt, hat sich jeder versteckt. Was ist nun mit Gangster-Rap? Rap ist kein Untergrund, verstumpft durch Unvernunft, sinnloses Gangster vor allem. Jeder möchte Köpfe spalten, jeder ist der krasseste Egg. Nur wenn es hart kommt, hat sich jeder versteckt. Was ist nun mit Gangster-Rap? Sind wir allein gelassen mit dieser Farbe, die keinem etwas bringt? Doch sind wir alle vereint, weil wir doch alles Gottes Kinder sind. Yeah, Rap ist eine Zuflucht, Rap ist kein Hass, Rap ist Verantwortung. Rap ist zu krass, Rap ist Monarchie, nur herrschen will ich nie, nur dass du es weißt, Musik vereint. Ekstase hoch 10, zu meinem Wort werd ich stehen und auf mein Leben mit Freude zurücksehen. Mal geht das Leben lang und mal schnell, aber die Gegenwart, sie bleibt reell. Rap ist kein Untergrund, verstumpft durch Unvernunft, sinnloses Gangster vor allem. Jeder möchte Köpfe spalten, jeder ist der krasseste Egg. Nur wenn es hart kommt, hat sich jeder versteckt. Was ist nun mit Gangster-Rap? Rap ist kein Untergrund, verstumpft durch Unvernunft, sinnloses Gangster vor allem. Jeder möchte Köpfe spalten, jeder ist der krasseste Egg. Nur wenn es hart kommt, hat sich jeder versteckt. Was ist nun mit Gangster-Rap?